Sieger Deutscher ist lang wie Göring, groß wie Goebbels und blond wie Hitler. Deutschland, Deutschland, wer ist nicht rein? Drehen, verholen, wie aus den Anleihen. Prügeln, vertreten, die dritten Chaoten, angepisste Vollidioten. Deutschland, Deutschland, hör sich rein. Grün, verholen, wie aus den Anleihen. Prügeln, vertreten, die dritten Chaoten, angepisste Vollidioten. Weil die Häuser brennen sind oder dass Menschen auf der Straße stehen, wollt ihr, dass sie weitermachen und die Brüder sich scheißen, weil sie lachen. Setzt euch gegen an, setzt euch zur Wehr, denn sonst ist unsere Chance schon bald nicht mehr. Sperrt sie ein, steckt sie in den Glas, weil jeder Nazis hasst. Jawohl, jawohl, bei der Baller. Jawohl, jawohl, bei der Baller. Jawohl, jawohl, bei der Baller. Jawohl.